meine Welt, ist meine Welt. Und wo du bist, da bin auch ich. Was du fühlst, das fühl auch ich. Du bist alles, alles für mich. Und was vorher war, versank, als unsere Liebe begann. Deine Welt ist meine Welt, und wo du bist, da bin auch ich. Was du fühlst, das fühl auch ich. Du bist alles.